Ohne Jesu Nähe ist betrübt mein Herz, ist mir alle Freude nur ein bitterer Schmerz. Einen Tag zu leben ohne Jesus Christ, das vermag ein gläubiges Kind Gottes nicht. Einen Tag zu leben ohne Jesus Christ, das vermag ein gläubiges Kind Gottes nicht. Und wenn ich dann weile, wo man ihn nicht kennt, wo man Jesus nicht den Freund der Sünder nennt, da find ich nicht Ruhe, nein, vielmehr nur Schmerz. Und im Stillen seufzt nach Jesus nur mein Herz. Da find ich nicht Ruhe, nein, vielmehr nur Schmerz. Und im Stillen seufzt nach Jesus nur mein Herz. Er, der Freund der Sünder, ist der Bräutigam, der mit seinem Blute unsere Schuld wegnahm. Der nur macht mir Freude, die nur suche ich, die nur will ich lieben, bis mein Herz bricht. Der nur macht mir Freude, die nur suche ich, den nur will ich lieben, bis mein Herz bricht. Und wenn ich dann scheide aus dem Pilgerland, reicht mir Jesus liebend seine treue Hand und führt mich zur Ruhe, ja zur ewigen Freud. Schenket mir aus Gnaden auch das Hochzeitskleid und führt mich zur Ruhe, ja zur ewigen Freud. Schenket mir aus Gnaden auch das Hochzeitskleid. Und mit diesem Kleide darf ich vor ihm stehen, darf erklärt und fröhlich ihm ins Antlitz sehen. Meinem Heiland, der uns hier erwählt zur Braut, bin ich dann auf ewig, ewig anvertraut. Meinem Heiland, der uns hier erwählt zur Braut, bin ich dann auf ewig, ewig anvertraut.